Mitten im Pazifik, dem großen Meer zwischen Amerika und Asien, liegt eine Insel, wie ein Paradies. Hawaii. Einmal im Jahr treffen sich die Buckelwale vor der Küste dieser schönen Insel. Und wer hinausfährt mit dem Boot und still ist und Geduld hat, der kann sie sehen, die Buckelwale. Und wer viel Glück hat, der kann sie sogar hören. Die Wale singen und sie sprechen miteinander. Sie unterhalten sich. Leider verstehen wir sie noch nicht. So können wir nur zuhören. Es ist ihr Liebeslied, was wir da hören. Denn die Wale treffen sich an den Küsten im warmen Wasser, um sich zu paaren. Wenn die Menschen früher mit ihren Booten zur Waljagd ausfuhren, verstopften sie sich die Ohren, um den Gesang nicht zu hören. Denn wer einmal die Wale draußen auf dem Meer singen hörte, so sagt man, der kann nie wieder einen Wal ermorden.